Das ist die Wissenschaft des Baumes im Paradies, der Irminsul, aus der nordisch-germanischen Sage. Die Wissenschaft des Guten und Bösen, weil sie sowohl für das Gute wie für das Böse dienen kann, um uns unsterblich zu machen oder für immer zu verlieren. Es ist die Wissenschaft der Helden. Ulysses, Herakles und Jason gehen zum hyperboreischen Norden auf die Suche nach den goldenen Äpfeln oder dem goldenen Vlies, als Helden die Unsterblichkeit der Götter mit gezücktem Schwert zu rauben. Nach Jahrhunderten wird Parzival dies wieder versuchen. Es ist die Wissenschaft von Hyperborea, die man mit dem Gedächtnis des Blutes aufnimmt, wie das alchemistische Gold, potabile, genießbar, wie die Götterspeise, die ein goldener Rabe an Saturn übergibt. Der Trank des ewigen Lebens, das Soma, das die Walküre Aloine uns auch darbietet in einem Pokal aus dem grünen Stein des Gral. Von diesem Baume im Paradies nimmt Eva einen Apfel für Adam. Und was sagt uns die jüdisch-christliche Raubaktion darüber? Dasselbe, was Freud in seiner Auslegung über das Gemälde von Leonardo sagte. Sexuelle Besessenheit, Entwürdigung des Mythos und der esoterischen Überlieferung, biblischer Freudismus, Vorgestaltung des jüdischen Archetypus mit der Ursünde. Die Versuchung Evas, dargestellt an einem Apfel des Baumes des Guten und Bösen. Und sie sahen, dass sie nackt waren, entdeckten ihre Körper. Schon Irenäus hatte gesagt, dass es widersinnig sei, das Symbol wörtlich zu nehmen, denn Gott ist kein Bauer, der sich der Anpflanzung von Bäumen im Garten Eden widmet. Das heißt, dass dies alles symbolisch zu verstehen ist, besonders der Baum. Baum, Säule, wo? Innen, im Körper des Anthropos, des vollkommenen Menschen. Aber dieser Mensch hat sich bereits geteilt in El und Ella, in Adam und Eva, in Leucippe und Evenor. Er hat aufgehört, der runde Mann des platonischen Mythos zu sein, der kreisend aufstieg zur Eroberung des Mont Olymp der Götter. Er hat sich materialisiert, verhärtet, involutioniert, um seinen nackten Körper zu sehen, seine eigene Nacktheit und die seines Weibes. Um ihn in Divya wiederherzustellen, überreicht ihm Lilith, nicht Eva, den goldenen Apfel der Weisheit, des Gral, aus Oreikalkos, vom grünen Stein. Die Wissenschaft der Unsterblichkeit, der Trank des ewigen Lebens. Die Weisheit, die dem Anthropos gehörte und sich jenseits der Sterne eingeprägt befindet, wie Jahrhunderte später von Eschenbach sagen würde in seinem Parzival-Mysterium. Das christliche Judentum erzählt uns vom luziferischen Hochmut, weil man wie die Götter sein wollte, von der Ursünde, von der Versuchung. Aber dieses Gefühl ist dem Kshatriya, dem Helden, dem Krieger, dem Vira fremd. Er beabsichtigt, sich im Sturme das wiederzuholen, was ihm rechtlich gehört, das er einst verlor, die Unsterblichkeit. Die Ursünde ist das Gefühl der rassischen Sünde des Sudra, die man nicht auslöschen kann, auch wenn man sich mit Lauge wäscht, wie Jehova sagt. Um den Baum des Paradieses rollte sich die Schlange. Luzifer hat diese Form angenommen. Doch Luzifer heißt das schönere Licht. Luzibel, ein von der Venus gefallener Karfunkel, seine Krone. Sie befinden sich am Pol im zweiten Hyperborea. Da es sich um grünes Licht der Venus handelt, ist diese Schlange auch aus nicht erschaffenem Feuer. Eine gefiederte Schlange, Quetzalcoatl. Es ist somit Kundalini, das in den Wurzeln des Baumes des Paradieses eingerollte Feuer, die Wissenschaft der hyperboreischen Götter, die wie Götter tun und mehr noch. Denn es ist Luzifer, der durch sein Weib Lilith, seine Walküre, die hyperboreische Magierin Aloine, Opis Arge, diese Weisheit in dem magischen Amor weitergibt und die Unsterblichkeit der Helden und seine eigenen möglich macht. Mit zwei Gesichtern. Die Wiedereroberung von El Ella und Ella El. In einem nie geträumten Traum, nicht einmal von den großen Pilgern der Sehnsucht. Dies ist die Wissenschaft der Schlange und des Baumes der Wirbelsäule mit seinen Früchten, seinen Chakras. Es ist der polare hyperboreische Tantrismus. Es ist der magische Amor, der in dem Eis des legendären Nordens von den Schildfrauen gelehrt wurde, von den Jungfrauen der schwarzen Sonne und des grünen Strahls, die Priesterinnen Odins, die Walküren. Bei den Germanen hieß die Schlange Vovre. Es ist das Bewusstseinsfeuer Kundalini des arischen Indien, wo sich die Weisheit der hyperboreischen Ahnen in den mythischen Zeiten am besten bewahren konnte, dank der uneinnehmbaren heiligen Schranke des Himalaya. Doch in der Edda, der ältesten skandinavischen und germanischen Pathologie, durch den esoterischen Hitlerismus wiedererweckt, ist es, wo sie in Wirklichkeit mit all ihrem unendlichen Glanz wieder erscheint. Dort werden noch die Schlüssel bewahrt, die sich weder im Yoga noch in der Kenntnis befinden, die in historischen Zeiten von Indien aus verbreitet wurde. Denn vom Orient kommt das Licht nicht. Es kommt vom Pol, von beiden Polen. Die Schlange Vovre ist nicht Shakti, noch Isvara Shiva, der aktive weibliche Beginn von Shiva, dem Schöpfer. Es ist Ella, die Tänzerin der grünen Schleier, des grünen Strahls. Es ist das hyperboreische Kundalini, das heißt, die Erinnerung von Ella an das Gedächtnis des Blutes, das, weil es einer verlorenen Gesamtheit entsprach, der Vril ist. Die hyperboreische Kundalini ist der Vril. Die germanischen Minnesänger haben sie zu ihrer Frau, zu ihrer Geliebten gemacht, als Vovre Salde. Vielleicht die Walküre Isolde. Um Ella versammelten sie sich im Ritus des Minnetrinkens, das arische Blut trinkend, die Erinnerung im Blute des Ursprungs an jenen, der wartend am Rande einer Quelle zurückblieb, bei der Minne des ewigen Amor. Die Minnesänger waren die hyperboreischen Troubadoure. Wir sagten es schon, Trova kommt von Trobere. Das Verlorene wiederzufinden, in demselben Baume der unsichtbaren Wirbelsäule, sich wie Wotan am Yggdrasil kreuzigend, dem Baume des Schreckens, um dem Sohn der Unsterblichkeit, den Sohn des Menschen zu gebären. Aber dieser Baum ist sehr verkleinert und verstümmelt innerhalb des Vira, den Paradesha Hyperborea verlor. Nur im Inneren des Monte Meru wird er unversehrt bewahrt. Dort steht die Yggdrasil, die Irminsul. Weil Meru der Körper des Riesen, des Anthropos, des Wotan selbst ist. Auch sind es die Berge Aalborg, Elbrus, Ararat, die Gralsburg in Berchtesgaden, Montsegur und der Millemoyu in den Anden des großen Südens. Andes kommt von Anda und soll vollkommener Mensch heißen. In den Anden sah ich die Riesen.